Es gab noch weit mehr Auslandssender in deutscher Sprache, die deutschen Behörden ein Dorn im Ohr waren. Zum Teil schon vor 1933. Zum Beispiel Straßburg. Als permanentes Ärgernis betrachtete die deutsche Seite die seit 1930 bestehende und teilweise in deutscher Sprache sendende staatliche Rundfunkstation in Straßburg. Deutsche Politiker zeigten sich bereits ein Jahr zuvor, während der Planung für den Ausbau des deutschen Rundfunksendernetzes, beunruhigt, wie der zu erwartenden französischen Kulturpropaganda zu begegnen sein wird. Es blieb allerdings unerwähnt, dass der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart seit 1926 mit seinen elsässischen Stunden die Antwort in gewissem Sinne bereits vorweggenommen hatte. Hans Jakob, der frühere Dolmetscher Stresemanns, arbeitete dann als Sprecher in Straßburg. In den letzten Jahren vor dem Kriege brachten dazu auch die Sender Lyon, Toulouse und Rennes täglich Sendungen in deutscher Sprache. Und außerdem gab es noch Radio Luxemburg. Keine Rundfunkstation in irgendeinem Nachbarland betrachteten deutsche Politiker mit mehr Argwohn als Radio Luxemburg. Von französischen Kapitalkreisen am 11. Mai 1929 gegründet und vom Luxemburger Staat am 29. Dezember 1930 konzessioniert, galt die Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion als Enfant terrible der mittel- und westeuropäischen Rundfunkwelt. Auf kommerzieller Basis wollte Radio Luxemburg über einen für damalige Verhältnisse überdimensionalen Sender auf Langwelle ein Programm ausstrahlen, das sich durch Werbeeinblendungen finanzierte. Für das Auswärtige Amt und die Reichspost stellte sich bereits in der Aufbauphase des Senders die Frage, ob der dominierende Einfluss französischer Kreise nicht zu einer gegen das Reich geführten kulturellen und politischen Propaganda missbraucht werden könnte. Gegen Luxemburg wie gegen Straßburg, schreibt weiter der Rundfunkhistoriker Ansgar Diller, unternahmen die deutschen Behörden des Dritten Reiches massive Einschüchterungs- und Unterwanderungsversuche. Radio Luxemburg stellte sein deutsches Programm mit Kriegsbeginn ein. Die deutsche Okkupation löste das Problem ohnehin. Eine Weile. Nach dem Ende in Spanien gab es in Frankreich noch zweimal einen deutschen Freiheitssender. Vorübergehend 1939. Den einen auf einem Fischerboot vor der Kanalküste, den anderen im Lande, betrieben im Auftrage des französischen Informationsministers Jean Giraudoux. Die Deutsche Freiheitspartei, Zentrumspolitiker, der frühere KPD-Propagandachef Willy Münzenberg sollen hier zusammengearbeitet haben. Aus der Sendung vom 3. Oktober 1939. Krieg. Mit schreckgeweiteten Augen starrt die Menschheit auf das Untier, das auf sie losgelassen ist. Sie hört das grausige Schnauben der Pferde der apokalyptischen Reiter. Und niemand weiß, was in Wochen, Monaten oder Jahren unser aller los sein wird. Nie ist ein Krieg gewissenloser entfesselt worden. Nie ist einem Krieg eine verlogenere, zynischere Begründung gegeben worden. Die Reichstagsbrandstifter haben jetzt die Welt in Brand gesteckt. Diesmal gibt es keine Kriegsschuldfrage. Es gibt für alle Welt erkennbar nur einen Schuldigen. Er heißt Hitler. Hitler, der Lügner und Lust ist der Verbrecher, der unser Land und die ganze Welt in seinen Untergang mitreißen will. Als Lügner und Lust wird er in die Geschichte eingehen. Und im Buch der deutschen Geschichte wird die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus das beschämendste und tief traurigste Kapitel sei. In Deutschland waren solche Stimmen aus dem Äther zu empfangen. Es gab Millionen dafür geeigneter Geräte, neben den Abermillionen sogenannter Volksempfänger mit eingeschränkter Bandbreite. Aber es gab auch die Verbote. Erst recht seit Beginn des Krieges am 1. September 1939. Der Rundfunkhistoriker Walter Klingler.